WDR 5. Neugier genügt. Die Zeitschrift Ökotest hat jüngst 20 Gläser Honig gekauft und untersucht. Darunter war zum guten Teil Honig, der aus Südamerika importiert worden ist. Der Befund? 14 von 20 Proben enthielten Pollen gentechnisch veränderter Pflanzen. Sie alle waren nämlich mit Pollen der Pflanze Roundup Ready Soja verunreinigt. Das ist eine gentechnisch veränderte Sojabohne, die vor allem in Argentinien und Brasilien großflächig angebaut wird. Auslöser für diesen Test war ein aufsehenerregendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 6. September 2011. Nach diesem Urteil darf kein Honig verkauft werden, der Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen enthält, die keine Zulassung als Lebensmittel haben. Welche Vorgeschichte nun dieses Urteil hat und warum der Honig mit den Pollen aus Südamerika dennoch bei uns verkauft werden darf, das hat Susanne Kabisch recherchiert. Die Bienen werden wirklich still im Winter, was wir heute nicht mehr schaffen. Und wenn man jetzt mit dem Ohr ganz nah rangeht und die Jacke nicht raschelt, dann hört man auch, wie sie leise vor sich hin brummen. Thomas Radetzky hockt vor einem kastenförmigen Bienenstock und legt sein Ohr an das Mäusegitter, mit dem das kleine Einflugloch geschützt ist. Doch die Tiere ruhen offenbar so weit weg vom Eingang ihres geräumigen Baus, dass sie kaum zu hören sind. Die Bienen, die rutschen ganz schön zusammen, bilden eine sogenannte Wintertraube und zehren am Honig. Und mit den Flugmuskeln machen sie dann so eine vibrierende Bewegung, haben dabei die Flügel ausgehakt, also die schlagen da nicht die Flügel. Und damit machen sie eine Wärme, wo der ganze Bienensitz gewärmt wird. Auf einer kleinen Wiese am Waldrand lagern rund ein Dutzend Bienenstöcke, die zur Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle gehören. Sie werden auch im Winter regelmäßig kontrolliert. Insgesamt 130 Bienenvölker leben auf dem Gelände der Imkerei, das sich idyllisch ins Tal der Stunzach erstreckt, in der Nähe der Stadt Sulz zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Imkermeister Thomas Radetzky hat Mitte der 80er Jahre die Fischermühle gegründet, um die Bedingungen einer naturgemäßen Bienenhaltung zu erforschen. Aus seiner Initiative ist eine bedeutende Lobby für die Bienen geworden. Die Frage ist immer, wie viel nimmt man weg? Und was haben die Bienen gefunden? In einer gesunden Landschaft sammeln die Bienen immer mit einem Riesenüberschuss. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Da kann man als Imker auch wirklich den Bienen genug Honig drin lassen und hat trotzdem seine Freude und wenn man wirtschaftlich orientiert ist, auch seinen notwendigen Gewinn. Doch den Bienenhaltern in Deutschland stellt sich ein Problem. Es gibt immer weniger Blütenpflanzen, von denen Bienen sich ernähren und Überschüsse bilden können. Unter Erwerbsimkern kursiert deshalb das Motto, Dieselkraftstoff ist das beste Bienenfutter. Viele Bienen gehen zwangsläufig auf Reise. Wenn es dann irgendwo landwirtschaftliche Flächen gibt, die blühen, oder riesige Lindenalleen an irgendeinem Kanal, dann lohnt sich das für den Erwerbsimker, die Bienen auf den Lastwagen zu packen und dahin zu fahren. Aber im Grunde genommen ist das auch ein Ausdruck von einer Fehlentwicklung. Die Folge einer intensiv betriebenen Landwirtschaft, in der es vorrangig um den maximalen Ertrag und kaum um ökologisches Gleichgewicht geht. Die Wiesen dienen als Tierfutter für die Kühe und werden gemäht, ohne dass Bienen sich dort ausreichend mit Nektar versorgt hätten. Der Maisanbau hat sich in den vergangenen Jahren explosionsartig ausgebreitet. Wer gut daran verdient, stellt diese Entwicklung als Erfolg dar. Doch besonders in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat Mais die traditionellen Futterpflanzen fast völlig verdrängt. Klee und Gräser verschwinden und mit ihnen artenreiche Wiesen. Und die Bienen müssen sich allein mit einer Pflanze begnügen, die durch den Wind bestäubt wird und kaum Futter für sie liefert. Also der Mais ist nur deswegen für die Bienen interessant, weil in der Landschaft so wenig anderes Blütenangebot da ist. Der Maispollen ist an sich minderwertig und der Mais gibt ja auch keinen Nektar. Und die Bienen brauchen das aber und gerade in den Bereichen, wo viel Mais angebaut wird, da gibt's ja überhaupt gar nichts anderes. Und die Bienen fliegen dann intensiv in den Mais. Es wurde anfangs behauptet, ja, ihr habt doch gar kein Problem im gentechnisch veränderten Mais, weil die Bienen das nie interessiert. Das ist ein Unfug. Jeglicher Honig ist mit Maispollen belastet, wenn Mais angebaut wird. Bienen unterscheiden nicht zwischen konventionellen und gentechnisch veränderten Pflanzen. Deshalb gelangt durch die Pollenkörner Erbmaterial von Genpflanzen auf Felder und Wiesen und in manche Honiggläser. Beim Honigschleudern sind Pollen für den Imker nicht zu erkennen, gehören zum Honig also zwangsläufig dazu. um Pollen eines gentechnisch veränderten Mais mit dem Namen Mohn 810, der den Honig eines bayerischen Imkers verunreinigt hat, ist vor rund 5 Jahren ein Rechtsstreit entbrannt. Der Imker hatte das Land Bayern auf Schadensersatz verklagt und im vergangenen September vom obersten europäischen Gericht in Luxemburg Recht bekommen. Achim Willand ist einer seiner beiden Anwälte. Die Imker hatten sich schon über Jahre auch Sorgen gemacht wegen des zunehmenden Anbaus von Gentechnikpflanzen, auch in Deutschland, sind aber von der Politik immer beruhigt worden. Ihr müsst euren Honig nicht kennzeichnen als europäische Gentechnikrecht, das gilt gar nicht für euren Honig, weil es ja ein tierisches Erzeugnis ist. Achim Willand ist spezialisiert auf Lebensmittelrecht und Gentechnik. Er hat sich intensiv mit den verwirrenden Bestimmungen des europäischen Gentechnikrechts befasst und mit der Zulassungssituation von Mohn 810, einem Produkt des mächtigen Saatgutkonzerns Monsanto. Die Recherchen der Anwälte förderten Lücken und Winkelzüge in der bisherigen Argumentation zutage und bestätigten ihre Annahme, dass der Honig ein schwacher Punkt in der Strategie der Gentechnikbefürworter ist. Ich sehe das eigentlich so. Es ist vielen Beteiligten relativ klar gewesen, dass das ein Problem ist mit dem Honig, weil die Bienen eben einen größeren Aktionsradius haben von 3 bis 5 Kilometern. Und man hat dann offensichtlich gesucht nach juristischen Lösungen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Anders kann man es eigentlich nicht sagen, weil alle Argumente, die wir da gehört haben, waren letztlich nicht überzeugend. Und eines der Argumente war eben, dass nicht der Imker den Honig produziert, sondern dass die Biene den Honig herstellt. Und deshalb sei es ein tierisches Produkt und sei deshalb gleichzustellen mit Milch, Fleisch und Eiern von Tieren, die genetisch verändertes Futter bekommen haben. Doch das Genfutter wird zunächst einmal verdaut und landet nicht wie der Pollen direkt im Endprodukt. Die EU-Kommission vertrat auch bislang die Position, dass der Honig keine Zulassung brauche, weil die Genmaispollen unabsichtlich und in sehr geringen Mengen in das Produkt gelangt seien. Auch dieses Argument hielt den Prüfungen des Gerichts nicht stand. Alle Lebensmittel, in die Stoff aus einer genetisch veränderten Pflanze gelangt, müssen eine Sicherheitsprüfung durchlaufen und brauchen eine entsprechende Zulassung. Das ist ein ganz einfaches Prinzip und da darf es eigentlich auch keine Ausnahme geben, dass man sagt, das gilt zwar für Müsliriegel, aber es gilt nicht für Honig. Die Bienen sind in diesem Prozess zum Politikum geworden, denn ihr Sammelverhalten passt nicht zu den Versuchen, eine Koexistenz von konventionellem Ackerbau und Gentechnik möglich zu machen. Befürworter der Agrogentechnik ahnten das schon länger, ebenso wie auch die Gegner. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat gleich nach der Zulassung von Mohn 810 ein Rechtsgutachten eingeholt und sich mit den besorgten Imkern in Verbindung gesetzt. Ulrike Höfgen, die Landwirtschaftsministerin von Rheinland-Pfalz, war damals agrarpolitische Sprecherin der Grünen. Herr Seehofer hat im Dezember 2005, direkt nach dem Regierungswechsel, quasi als erste Amtshandlung den Genmais Mohn 810 zugelassen als Saatgut. Und wir haben dann ein Rechtsgutachten beauftragt, weil wir der Auffassung gewesen sind, dass eine solche Zulassung gar nicht möglich ist. Und dieses Rechtsgutachten hat dann mehrere Erkenntnisse gebracht, nämlich einerseits, dass tatsächlich dieser Genmais Mohn 810, der ja auch da schon angebaut wurde, überhaupt keine EU-rechtliche Genehmigung hatte. Hätte überhaupt gar nicht angebaut werden dürfen, weil sich eine Genehmigung nur auf Frankreich erstreckte. Das zweite war sozusagen ein Nebenergebnis. Und das kam in einer Anhörung, die wir als Grüne auch beantragt hatten, im Deutschen Bundestag heraus, wo die Imker übrigens anwesend waren. Dieser Genmais hat nur eine futtermittelrechtliche, aber keine lebensmittelrechtliche Zulassung. Das Gutachten erstellten Achim Willand und Georg Buchholz. Ulrike Höfgen hat die Anwälte mit den Imkerverbänden zusammengebracht. Thomas Radetzky gründete 2007 das Bündnis zum Schutz der Bienen vor Agrogentechnik. Es bietet betroffenen Imkern rechtliche und finanzielle Unterstützung. Auf diese Weise gestärkt hat der Imker Karl-Heinz Bablock die Klage gewagt und gewonnen. Der umstrittene Mais aber darf schon seit mehreren Jahren in Deutschland nicht mehr angebaut werden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium sah Grund für die Annahme, dass er eine Gefahr für die Umwelt darstellt. Überhaupt wachsen in Deutschland nur noch wenige transgene Pflanzen. Viele Bundesländer, darunter auch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wollen gentechnikfreie Äcker. Also es ist nicht nur wegen dem Genmaismon 810 und seiner mangelhaften Zulassung, sondern weil ganz viele Versprechen der Agrogentechnik sich nicht erfüllt haben, weil viele Risiken sich im Gegensatz dazu bestätigen und wir einfach unsere konventionelle Züchtung in Gefahr sehen, damit auch den Erfolg unserer Landwirtschaft. Wir sehen auch, dass die Verbraucherakzeptanz überhaupt nicht da ist, dass wir erhebliche wirtschaftliche Schäden haben und zudem noch einen hohen Kontrollaufwand, den ja alle Bürger und Bürgerinnen des Landes bezahlen müssen. Doch auch wenn hierzulande kaum Genpflanzen wachsen, heißt das nicht, dass deutsche Lebensmittel frei wären von Produkten der Agrogentechnik. Zum einen geht der Großteil des importierten Tierfutters auf Genpflanzen zurück und zum anderen lässt sich ein Kontakt mit Pollen von transgenen Pflanzen überhaupt nicht vermeiden, solange diese in der Nachbarschaft angebaut werden. Kritiker des Honigurteils machen darauf aufmerksam, dass die Atemluft unter Umständen mehr Pollen von transgenen Pflanzen enthält, als im Honig gefunden werden. Gerade der Maispollen ist darauf ausgerichtet, vom Wind über weite Strecken getragen zu werden, gibt Werner Mühlen zu bedenken. Der Biologe ist Referent für Bienenkunde der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Bringen wir so ein bisschen das Beispiel im Saharasand, der bei uns runterregnet. Das kann auch mit Pollen aus anderen Ländern oder eben aus dieser Region kommen und es reichen. Es reichen 3 Pollenkörner in einem Esslöffel Honig, dass er nachgewiesen werden kann. Und wenn er nicht zugelassen ist, und das wäre in diesem Fall nicht zugelassen, dürfte dieser Honig nicht verkauft werden. Das heißt, wir können nicht mehr sicher gehen, ob nicht 3 Pollenkörner den Weg in unser Honigglas gefunden haben und in der Analyse gefunden werden. Wenn mich ein Imker fragt, kann ich nicht sagen, es ist unbedenklich. Und wenn der Kunde am Stand steht und sagt, hallo Imker, ist in deinem Honig gentechnisch verändertes Material, kann er mit gutem Gewissen nicht Nein sagen. Ein Imker mit solchen Skrupeln müsste dann die komplizierten Zusammenhänge seiner Arbeit erklären. Doch in der Regel reicht es, wenn er nachweisen kann, dass seine Bienen nicht in der Nähe von transgenen Pflanzen leben. Werner Mühlen macht aber auf ein Problem bei der Honiganalyse aufmerksam. Pollen lassen sich nicht einfach wie chemische Schadstoffe messen. Wenn wir zum Beispiel einen Pflanzenschutzmittelrückstand haben im Honig, dann dreht es sich um geringste Mengen. Nur, wir haben sehr kleine Moleküle, da können Sie in einem, im Bodensee sagt man ja immer, einen Zuckerwürfel nachweisen. So fein verteilt sich das. Bei Gentechnik ist es etwas anders. Wir haben ein Pollenkorn und wenn Sie dieses Pollenkorn finden und haben es in Ihrer Analyse, dann finden Sie genau dieses eine. Ja, und damit ist es geschehen. Wie in Zukunft die Analysen von Honig beschaffen sind und welche Belastungen auf die Erzeuger zukommen, ist noch ungeklärt. Die EU-Kommission wurde von den Mitgliedsländern aufgefordert, Bestimmungen vorzubereiten, die sich aus dem Luxemburger Urteil ergeben. Diese Thematik ist natürlich jetzt hochbrisant und wird auf allen Ebenen diskutiert. Man muss einen Konsens finden, nach welcher Methode misst man und wie kontrolliert man und so weiter. Am Ende wird Honig als Lebensmittel schon seit jeher kontrolliert. Ein bestimmtes Kontingent an Honigproben wird von jedem Veterinäramt oder Lebensmittelüberwachungsamt in jeder Gemeinde gezogen im Jahr. Und wenn man jetzt so eine Honigprobe zieht, muss man natürlich auch schauen, enthält er gentechnisch verändertes Material, ja oder nein? Und da müssen sich erstmal die Lebensmitteluntersuchungsämter einstellen darauf, das zu finden. Wir sind aber auch am Anfang. Das heißt, wir haben ja erstmal nur ein Urteil und das muss umgesetzt werden. Das dauert seine Zeit. Die honigabfüllenden und verarbeitenden Betriebe hingegen, die im Honigverband zusammengeschlossen sind, haben sich sehr früh mit den Folgen des Urteils befasst. Schon im Vorfeld wurden Analysen angefertigt und neue Lieferanten gesucht, denn ein Großteil der Honigimporte kommt aus Ländern, in denen Gentechnik sehr verbreitet ist. Aus Südamerika, Spanien, China. Spanien ist mit Abstand das europäische Land mit der größten Anbaufläche von Genpflanzen. Die spanischen Imker sind dementsprechend stark betroffen von dem Urteil. Sie sind auf die Initiative ihrer rebellischen Kollegen gar nicht gut zu sprechen, weiß Thomas Radetzky, der weltweiten Kontakt zu Imkerverbänden hält. Die Reaktion vieler Honigproduzenten aus Südamerika war zunächst ebenso ablehnend. Aber das hat sich bald geändert. Es ist dann klar geworden, dass diese Agrogentechnik ja nur wieder ein neuer Schritt ist von einer Landwirtschaft, die diese Imker sowieso schon an die Grenze ihres Ruins bringt, über Spritzmittel und auch über diese Monokulturen, die da sind. Die Imker verlieren ja die Lebensgrundlagen, also ökonomisch, und die Lebensgrundlage ihrer Bienen durch diese Art der Landwirtschaft. Und ihnen ist dann klar geworden, dass sie durch das Urteil, weil für diese Länder ist Honig ein nennenswertes Exportprodukt, dass man da Druck ausüben kann auf die Regierungen. In Chile hat das bereits geklappt. Hier wurde kürzlich ein Standortregister eingeführt, das Imkern anzeigt, ob ihre Bienenstöcke in der Nähe von Gentechnikfeldern stehen. Die EU ist Chiles größter Honigabnehmer. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat also in anderen Ländern ungleich größere Folgen als in Deutschland. Auch die Auswahl an Honigsorten im Handel ist kaum betroffen. Nur 5% des Angebots mussten laut Honigverband aus den Regalen geräumt werden. Darunter ein Rapshonig aus Kanada, den Greenpeace schon vor 10 Jahren beanstandet hatte. Der Honigverband weist darauf hin, dass der Verzehr des Produkts unbedenklich sei und Gesundheitsgefahren von den Pollen nicht ausgingen. Die Honighersteller haben zwar schnell auf das Urteil reagiert, aber es schmeckt ihnen nicht besonders. Der Honigverband bedauert, dass die Verbraucher auf den seit Jahrzehnten wegen seines Geschmacks und Aussehens beliebten kanadischen Rapshonig verzichten müssen. Es liegt an der EU-Kommission, die Vermarktungsfähigkeit des betroffenen kanadischen Rapshonigs durch geeignete gesetzliche Maßnahmen vollständig wiederherzustellen. Bei einem genetisch veränderten Organismus, der noch keine Risikoprüfung durchlaufen hat und der nicht zugelassen ist, bei dem weiß man nicht, ob er gefährlich ist oder nicht oder welche Wirkungsmechanismen man hat. Deshalb hat man auch keine Toleranzschwelle, wo man sagen kann, ab dieser Schwelle wird's gefährlich. Und darunter sind wir sicher. Rechtsanwalt Achim Willand freut sich, dass die Richter in Luxemburg es genauso sehen. Heute dürfen gentechnisch veränderte Lebensmittel nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie eine Zulassung haben. Selbst wenn der Anteil des ungeprüften transgenen Materials verschwindend gering ist. Das spezifische Risiko bei den genetisch veränderten Organismen ist ja ihre Vermehrungsfähigkeit. Also aus einem können dann viele werden, wenn sie beispielsweise auskreuzen in andere Kulturpflanzen oder in die Natur. Und aus diesen Gründen ist es auch richtig, an der Nulltoleranz festzuhalten. Außerdem ist es so, wenn man da weich wird und eine Toleranzschwelle festlegt, dann wird das dazu führen, dass alle Beteiligten ein bisschen weniger sorgfältig sind. Besonders schwierig wird es dann fürs Saatgut. Wenn das erstmal verunreinigt ist im relevanten Umfang, dann lässt sich das kaum wieder rauskriegen. Kein Landwirt wird mehr in der Nähe von Bienenstöcken gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen können, ohne mit Schadensersatzansprüchen rechnen zu müssen. Der Bauernverband rät deshalb seinen Mitgliedern davon ab, Genpflanzen anzubauen. Das ist auch eine Konsequenz des Honigurteils. Doch der Saatgutkonzern Monsanto hat eine Neuzulassung von Mon 810 beantragt und weiß sich dabei aufgehoben in einem dichten Netz von Lobbyisten und Behörden. Dieses Geflecht sichtbar zu machen, wäre vielleicht eine nächste Aufgabe für kritische Imker und fleißige Bienen. Das Honigurteil stärkt auf jeden Fall erst einmal die Belange der Bienenhaltung. Für Agrarministerin Ulrike Höfken trägt es dazu bei, das Wirken der Bienen ins Bewusstsein von Öffentlichkeit und Politik zu bringen. Die Agrarminister haben gerade im Oktober und auch im November auf der Umweltministerkonferenz einhellig verlangt, dass die Bundesregierung hier ihr Gentechnikrecht neu fasst. Und die sogenannte gute fachliche Praxis neu definiert, das heißt, die Abstände zwischen den gentechnisch veränderten Pflanzen und den nicht gentechnisch veränderten Pflanzen, die Abstände auch zwischen den Einrichtungen der Imkerei und den Gentechnikfeldern, die müssen entsprechend neu überdacht werden, das heißt natürlich viel größer werden. Und insofern wird jetzt endlich das erreicht, was die Imker schon lange gefordert haben, nämlich, dass die Bienen berücksichtigt werden im Gentechnikgesetz. Eine Recherche von Susanne Kabisch. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.